Sie aber bezichtigten ihn der Lüge, da retteten wir ihn und diejenigen, die mit ihm waren, im Schiff, und ließen diejenigen ertrinken, die unsere Zeichen für Lüge erklärten. Sie waren gewiss blinde Leute.